today. I was hoping that Tanya and Will would not come, so I didn't have to say goodbye to them. Heute hatte ich eigentlich gehofft, dass Tanya und Will nicht kommen würden, damit ich ihnen nicht auf Wiedersehen sagen muss. We're going to have to say goodbye for anywhere from 6 months to a, well, I don't want to say a year. About 6 months. We've got faith. Ja, wir müssen uns heute wahrscheinlich für etwa 6 Monate von ihnen verabschieden. And we want to, church, these are two people who are so vital in the life of this church here. Diese beiden Menschen sind so wichtig für das Leben unserer Gemeinde. I told them that when we have our leadership meetings, we have to do something with Skype or something because they have to be a part of us. Ich habe gesagt, dass wir, wenn wir unsere Leiterschaftstreffen haben, dass wir sowas wie Skype benutzen müssen, damit wir sie als Teil von uns dabei haben können. But we're going to have to say goodbye today. Aber heute müssen wir auf Wiedersehen sagen. They're going to fly to America. Sie werden nach Amerika fliegen. They're going to enjoy the temperatures that are, you know, more than 30 degrees. Sie werden die Temperaturen genießen, die über 40 okay. Grad liegen werden. And I wish them well. Und ich wünsche ihnen alles Gute dabei. No. Let's pray for them, everyone. Lass uns für sie beten. I'm just going to pray in English, okay? And all of you can just, we won't have to translate it, but you can just join in your hearts, okay? Ihr könnt euch in Gedanken beteiligen. Father, we just pray for your blessing on Will and Tanya and Emily as they go. We just pray that you will protect them and provide them with everything that you need, God, or they need. We thank you, Father, that you're going to open doors for them. You're going to speak to their hearts. You're going to guide them to every step that they take. And God, you will allow them to be back in Berlin in exactly what your right timing is, Lord. And we thank you for them, Lord. We just speak your blessing, your love, and your grace upon their lives. In Jesus' name, amen. Amen. We love you. So, get your tissues ready after the service, okay, everyone? Taschentücher raus nach dem Gottesdienst. And say goodbye to our friends, okay? Okay. Is Eula here? She's not here, is she? Okay. She's also leaving for a year to go to a girl. Eula, she's leaving for a year to go to Ghana. Eula geht auch für ein Jahr weg nach Ghana. Ist aber nicht da heute. And I just want to say a prayer for her too. I don't think she's here today. Auch für sie wollen wir beten. Okay. Father, I just pray for Eula that you will protect her also. You can translate. Vater, ich bete auch für Eula, dass du sie beschützt. That you will just watch over her and help her in everything she faces. Dass du auf sie aufpasst und dass sie in allen Bereichen da bist für sie. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. And welcome to Hannah's mother, who is visiting from the Far East. I'll put it that way, okay. Hannas Mutter, die aus dem fernen Osten besucht. She is a missionary in a country that I'm not going to name right now. Sie ist ein Missionar in einem Land, was ich jetzt nicht nennen werde. And she's visiting her family for some time. Ist für einige Zeit hier zu Besuch. And God bless everyone else who's here, who maybe you're visiting. We welcome you. Gott segne auch jeden anderen, der hier ist. Wir heißen euch herzlich willkommen. Offering. Das Opfer. Yeah, all of a sudden money came to my mind. Ist mir plötzlich das Geld eingefallen. Priscilla, were you sending me a message? No, okay, no. Okay. Let's give generously to the kingdom of God. Lasst uns großzügig in das Reich Gottes geben. It's an exciting thing to see people's lives touched with the love of God. Es ist eine tolle Sache, wenn wir sehen, wie das Leben der Menschen mit Gottes Liebe berührt wird. And that's what we're all about in this church. Und das ist, worum es hier geht in dieser Gemeinde. Jesus, come and use us. First of all, we want to love you with our whole hearts. Jesus, komm und benutze uns. Und als allererstes möchten wir dich mit unseren ganzen Herzen lieben. And we want to love people with the love that you put into our lives. Und ebenso möchten wir die Menschen lieben mit der Liebe, die du in unser Leben hineingesetzt hast. And for us to be able to do that, we must work as a team. Und damit wir das tun können, müssen wir als Team zusammenarbeiten. That involves our time. Das bezieht unsere Zeit mit ein. Our energy. Unsere Energie. Unser Geld. And our special little sacred thing right here. Okay, so let's be generous to the kingdom of God. Lass uns großzügig sein. Jesus, thank you for blessing us. Jesus, danke dafür, dass du uns gesegnet hast. We give back with a glad heart. Wir geben zurück mit einem fröhlichen Herzen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. And we have an Überweisung slip in the back for those of you who love to give online. Für diejenigen, die gerne überweisen möchten, da gibt es auch Überweisungsträger hinten in online an der Technik. Or with Überweisung. Okay. Oder die Details, die man braucht, um es überweisen zu können. Okay, good. Last week we began, I shared with you a message on fantasy or reality. In der letzten Woche haben wir eine Botschaft gehört über Fantasie und Realität. I'm going to very quickly talk about some of the items that we talked about last week. Ich will jetzt ganz kurz einige Sachen ansprechen, über die wir letzte Woche gesprochen haben. We started with a couple of examples of how sometimes we see things in a way that is not the reality. Begonnen haben wir mit ein paar Beispielen, wie wir manchmal Dinge sehen, wo der Unterschied ist zwischen dem, wie wir sie sehen und wie die Realität ist. We sometimes think about our lives and our relationship with God in a way that is not really as it truly is. Manchmal schätzen wir unsere Beziehung zu Gott anders ein, als es in der Realität sich darstellt. One very clear example of how that sometimes people live in a complete fantasy world. Ein ganz klares Beispiel, wie es passieren kann, dass Menschen in einer kompletten Fantasiewelt leben. It's a very hard example, but it's a very clear example. Ein sehr hartes Beispiel, aber ein auch sehr klares Beispiel. And that is a relationship where a woman is being abused by her man. Ist das Beispiel von einer Beziehung, wo eine Frau von ihrem Mann misshandelt wird. And some, you know, this abuse comes on her life. Und diese Misshandlung kommt auf ihr Leben. Now maybe it could be a woman abusing a man too, but normally it's this other way. Es könnte auch andersrum sein, dass eine Frau einen Mann misshandelt, aber normalerweise ist es eher so rum. And then he comes to her. Dann kommt er zu ihr. And he apologizes to her. Und er bittet sie um Verzeihung. And convinces her that he really does love her. Und er überzeugt sie, dass er sie wirklich liebt. And that it was only a mistake. Und es nur ein Fehler war. And that, hey, it's never going to happen again. Und dass es nie wieder passieren wird. And yet it happens over und doch and over passiert es immer wieder und immer wieder. And she lives in a world of thinking he really does love me. Und sie hört ein Wort von ihm und von dem sie denkt, dass er sie wirklich liebt. He's just got a problem with his temper. Dass er vielleicht ein Problem hat mit seinem Temperament. I cause these things to happen. Sorry. She might say to herself, I've caused these things sie denkt, to dass happen. Sie es selber verursacht hat, dass es passiert ist. And if I just acted better, then he would be okay. Und wenn sie nur besser selber gehandelt hätte, dann wäre es mit ihm kein Problem. But he really does love me. Aber er liebt mich wirklich. That is a fantasy world. Das ist eine Fantasiewelt. Any kind of abuse like that is not love. Jede Art von solcher Misshandlung ist nicht Liebe. That is not love. Das ist nicht Liebe. And so what has to happen is that people need to come out of this world that they are believing something that's not true. Und was passieren muss, ist, dass die Leute aus dieser Welt herauskommen, aus der sie denken, dass es nicht wahr sein kann. We looked at a portion of scripture last week from the second chapter of Acts. Wir haben uns einen Übelstein angeschaut aus dem zweiten Kapitel der Apostelgeschichte. And there was a beautiful example of how there's a group of religious people. Das war ein tolles Beispiel von einer Gruppe von religiösen Menschen. And they think that they're serving God. Und wie sie dachten, dass sie Gott dienen würden. But they were absolutely in a fantasy world. Sie waren in einer totalen Fantasiewelt. They were the people who took Jesus and put him on the cross. Sie waren die Leute, die Jesus genommen haben und ihn ans Kreuz gebracht haben. And they thought that they were serving God. Und sie glaubten, dass sie dabei Gott dienten. And Peter came along. Und Petrus kam vorbei. And he began to preach to them. Und er begann zu ihnen zu predigen. And what happened during this time? Und was passierte während dieser Zeit war? Was it the Bible says that their eyes were opened up? Die Bibel sagt, dass ihre Augen geöffnet wurden. They were enlightened. Sie wurden erleuchtet. They were all of a sudden they realized, hey, this is the reality. Ganz plötzlich haben sie erkannt, hey, das ist die Realität. Now I want to be very clear. Ich möchte jetzt ganz klar sein. We also are in areas of our lives that are fantasies. Auch wir sind in Bereichen unserem Leben, in Fantasiewelten. We may think that everything is good with God. Wir denken vielleicht, dass alles mit Gott in Ordnung ist. We need to be very clear and have our eyes opened up to what the reality is. Aber wir müssen uns ganz klar darüber sein, unsere Augen offen halten darüber, was die Realität ist. And so what happened with these people? First their eyes were opened up. Und was mit den Leuten damals passierte, war zuerst wurden ihre Augen eröffnet. The second thing was that the Bible says that their hearts were cut or pierced. Und das zweite, was passierte, die Bibel sagt, dass ihre Herzen zerrissen wurden, zerschnitten wurden. They were convinced that they were in a wrong place. Sie waren plötzlich überzeugt, dass sie falsch waren. Not just with their minds. Nicht nur mit ihrem Verstand. But with their hearts. Vor allen Dingen mit ihrem Herzen. And then what the Bible says is they shouted out, "What do we do?" Und dann sagt die Bibel, was passierte, war, dass sie fragten und rausschrien, was sollen wir tun? Peter, we realize we're wrong. What do we do now? Petrus, wir haben erkannt, dass wir falsch liegen. Was sollen wir jetzt tun? And Peter said these things. Und Petrus sagte Folgendes. He said, repent. Er sagte, tut Buße. Turn away from your old ways. Kehrt euch um von euren alten Wegen. Make a decision that you're not going to go that direction anymore. Macht eine Entscheidung. Trefft eine Entscheidung, dass ihr nicht mehr in diese Richtung gehen werdet. And then the next thing he said. Peter said. Und als nächstes sagte Petrus dann. He said, "Be baptized." Lasst euch taufen. And here's a beautiful picture of baptism I want to show you. Gibt's ein paar schöne Bilder von der Taufe, die ich euch zeigen möchte. Last week I showed you Tanya's baptism. Letzte Woche haben wir von Tanyas Taufe Bilder gezeigt. And this week we're looking at Dörtes. Heute gucken wir auf Dörtes Bilder. And next Saturday Dörte and Jürgen will be married. Und nächsten Samstag werden Dörte und Jürgen heiraten. Okay. Okay, so here's Dörte. Before. Hier ist Dörte vor. You know, you see how bad she looks. No. You look great, Dörte. During. Während. Right after. Direkt danach. And then when the blessing of God comes by my hand. Und dann, als der Segen Gottes auf sie kommt. You know, so the Bible says. Where Peter said to these people, he said, "Repent and be baptized." Und die Bibel sagt, als Petrus zu diesen Leuten sprach, sagte er, kehrt um, tut Buße und lasst euch taufen. And so here's these men are standing there. These people are standing in this religious festival. Ja, und die Leute stehen da mitten auf einem religiösen Fest. And then they said, "Okay, we will do that." Und in aller Öffentlichkeit sagen sie, okay, wir werden das tun. The Bible says that day 3,000 people were added to the church. Und die Bibel sagt, dass an diesem Tag 3,000 Menschen zur Kirche, zur Gemeinde hinzugefügt wurden. And then the church just exploded in growth. Und dann explodierte die Gemeinde quasi förmlich in Wachstum. They were no longer, these people were no longer living in that fantasy. Die Menschen lebten nicht mehr länger in ihrer Fantasiewelt. Their eyes had been opened. Ihre Augen wurden eröffnet. And they took action to see change come in their lives. Und sie unternahmen plötzlich auch Taten und sahen, dass sich Änderungen in ihrem Leben auftaten. Now I want to talk about what is this baptism thing? Nun möchte ich darüber sprechen, was es mit dieser Taufe auf sich hat. Why does a person need to go through this very strange thing? Warum muss eine Person durch eine solch komische Sache gehen? Why is it important for someone to go out into water, be, you know, dunked into water? Warum ist es wichtig, dass jemand rausgeht, ins Wasser geht, sich untertauchen lässt? Stand in front of maybe people who are looking on saying, "What weird people are these?" Dass er dabei vor Leuten steht und Leute, die vielleicht denken, Mensch, was für komische Typen sind das da? Or maybe even family members who say, "What kind of group is this?" Vielleicht sogar Familienmitglieder, die denken, Mensch, was ist das für eine komische Gruppe? Why do we have to be baptized? Warum müssen wir überhaupt getauft werden? We love Jesus already. Wir lieben Jesus doch bereits. We've already come and we've said, "Here, I want to be a Christian." Wir sind doch schon gekommen zu ihm und haben gesagt, hey, ich möchte gerne ein Christ sein. So what's important about baptism? Was ist da so wichtig dran, dass wir getauft werden? Isn't it just important that I say, "Jesus, here I come to you"? Ist es nicht nur einfach wichtig zu sagen, Jesus, hier komme ich zu dir? Why did Peter say, "Be baptized"? Warum sagt Petrus nochmal, lasst euch taufen? And so let's look at some scriptures on this. Lass uns da einige Bibelstellen anschauen. We're going to read Romans chapter 6, verses 3 and 4. Wir lesen jetzt Römer, Kapitel 6, Verse 3 und 4. Ihr müsst euch doch darüber im Klaren sein, was bei der Taufe mit euch geschehen ist. Wir alle, die in Jesus Christus hineingetauft wurden, sind damit in seinen Tod hineingetauft, ja hineingetaucht worden. Durch diese Taufe wurden wir auch zusammen mit ihm begraben. Und wie Christus durch die Lebensmacht Gottes, des Vaters, vom Tode auferweckt wurde, so ist uns ein neues Leben geschenkt worden, in dem wir nun auch leben sollen. So what's happening here is a person is stepping forward. Was passiert hier ist, dass eine Person nach vorne tritt. And they're completely surrendering their lives to Jesus Christ. Die Person gibt komplett sein Leben, legt es vor Jesus Christus hin. And what the Bible describes is just like being buried with Christ. Und was die Bibel beschreibt hier ist, dass wir mit Christus gemeinsam begraben werden. Now that's extreme surrender. Das ist ein sehr extremes sich hingeben. That's giving up your life to the maximum you possibly can. Das heißt, das Leben zum maximalen Ausmaß wirklich preiszugeben. There's no way you can give up more than by dying. Und man kann auf keine Art und Weise mehr von seinem Leben preisgeben als durch den Tod. So what's happened is you're giving up yourself to Christ and you're going down in the water just like Jesus himself was buried, died and was buried. Was passiert ist, man gibt sich Jesus komplett hin, so wie Jesus selber sich durch seinen Tod hingegeben hat. And then the Bible says, and just as Jesus Christ was raised to life, und die Bibel sagt, so wie Jesus Christus zum Leben auferweckt worden ist, so you too are raised to newness of life. So werdet auch ihr zu neuem Leben auferweckt werden. This is the maximum surrender you can possibly make with your life. Das ist die größte Hingabe und Aufgabe, die man mit seinem eigenen Leben machen kann. It's an act of obedience. Es ist ein Akt des Gehorsams. That, to where you're saying, God, here I come to you. Wo ich sage, Gott, hier komme ich jetzt zu dir. And I'm not holding on to my life anymore. Und ich halte mein eigenes Leben nicht mehr fest. I am giving it up. Ich gebe es ab. Now, again, we say to ourselves, okay, well, I've already done that in my heart. Noch einmal, man könnte vielleicht zu sich sagen, ich habe das doch bereits in meinem Herzen getan. And many of us have done that. Und viele von uns haben das bereits getan. We've given up ourselves. Wir haben uns selbst hingegeben. In our hearts. In unserem Herzen. We've committed ourselves to Jesus. Wir haben uns selbst hingegeben. Last week I used the example of marriage. Letzte Woche habe ich das Beispiel der Heirat benutzt. Again, Bruno and Elizabeth are here. Bruno und Elisabeth sind hier. They were married last Friday, two Fridays ago. Sie haben vor zwei Freitagen geheiratet. And I used them as an example. Und ich habe sie letzte Woche als Beispiel benutzt. They loved each other before they got married. Sie haben sich schon geliebt, bevor sie geheiratet haben. They were committed to one another before the actual wedding. Sie haben sich schon einander hingegeben vor dem Tag der eigentlichen Hochzeit. But the day of that wedding. Aber der Tag der Hochzeit. Something inside. Etwas in ihnen drin. Happens. Ist passiert. Something happens in your life when you step forward. Etwas passiert in deinem Leben, wenn du einen Schritt nach vorne machst. And you say to the world. Und du sagst zur ganzen Welt. And you say to one another. Und du sagst zueinander. I am committing myself to you for the rest of my life. Ich gebe mich dir ganz hin für den Rest meines Lebens. And I am not afraid to tell everybody about that. Und ich habe auch keine Angst, jedem davon zu erzählen. No, I'm not saying in our water baptism we're going to go to the newspapers and say, hey, I'm going to be baptized today. Ich sage jetzt nicht, dass wir bei der Wassertaufe hingehen sollen, nach der Taufe zur Zeitung erzählen sollen, hey, ich habe mich heute taufen lassen. But if a reporter comes, I'm not going to say, no, I'm not being baptized. Ich meine, falls ein Reporter kommt, würde ich mich ja nicht verweigern. You know, so we're not afraid if somebody comes along. Aber wir haben keine Angst, wenn jemand kommt. And we're not afraid to let the world know I am 100% committed. Und wir haben auch keine Angst davor, dass die Welt weiß, dass ich hundertprozentig hingegeben bin. I am going all the way. Dass ich den ganzen Weg gehen werde. I am not going just part way. Dass ich nicht nur den halben Weg gehen werde. I'm not just going for what good I can get out of it. Ich gehe nicht nur für das, dass ich was Gutes für mich rausziehen kann aus der Sache. When I feel good, I'm there, and when I don't feel good, I'm gone. Wenn ich mich gut dabei fühle, dann bin ich da, und wenn ich mich schlecht fühle, dann bin ich weg. This is like in marriage. This is the full step. Wie in der Ehe ist das der falsche Schritt. And when we do that, und wenn wir das tun, something inside of us happens. Etwas in uns drinnen passiert. Something very special. Etwas ganz Besonderes. Now, Again, you can say, well, I've already done that inside. Gut, man kann wieder sagen, ich habe das bereits im Inneren getan. I want to give you an example of somebody who could justifiably say they wouldn't have to be baptized. Ich will euch jetzt ein Beispiel davon geben von jemandem, der wirklich berechtigtermaßen hätte sagen können, ich muss mich nicht taufen lassen. You know, there's one person who could say, if anybody in this world could say, I don't have to be baptized. Wisst, there's one person who could say that. Es gibt eine Person, die hätte sagen können, ihr wisst, ich hätte mich, muss mich nicht taufen lassen. That is Jesus himself. Das ist Jesus selbst. And you know what he did? Und ihr wisst, was er getan hat. He was baptized. Er wurde getauft. This is amazing. Das ist toll. Let's look at this story of how Jesus was himself baptized and what happened. Lasst uns die Geschichte ansehen, wie Jesus selbst getauft worden ist und was dabei passierte. Matthew chapter 3, we're going to read chapter 3 verses 1, 2 and 11. Wir lesen jetzt Matthäus Kapitel 3, Verse 1, 2 und 11. Go ahead and read that. Zu der Zeit kam Johannes der Täufer und predigte in der Wüste von Judäa und sprach: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich. Und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. And then verses 13 through 15. Und in den Versen 13 bis 15 steht: Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach: Ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde, und du kommst zu mir. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt geschehen. Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er es geschehen. Now, at that point, where Jesus, John says to Jesus, Jesus, you don't need to be baptized, I need to be baptized by you. An dieser Stelle sagte Johannes zu Jesus, du musst nicht getauft werden, ich muss durch dich getauft werden. And Jesus replies this. Und Jesus antwortet folgendes. It's the right thing to do. Es ist das richtige Ding zu tun. I am doing this because it's the right thing to do. Ich tue es, weil es richtig ist. Simply. Ganz einfach. To fulfill all righteousness. Um die Gerechtigkeit zu erfüllen. To make sure everything is in the right order. Um sicherzustellen, dass alles seine Ordnung hat. Basically, he's saying he's doing this out of not feeling that he needs to. Eigentlich sagt er es, dass er das tut aus einer Motivation. Need to for himself. Dass er es nicht eigentlich für sich selber tun muss. He needed to because it was the right thing to do. Er braucht es, weil es das Richtige ist zu tun. And so it was just simply an act of rightness. Es war einfach eine Handlung der Gerechtigkeit. And so I'm gonna do it. Der Richtigkeit, deswegen tue ich es. Now I also believe that it was a beautiful example for those following Christ. Ich glaube auch, dass es einfach ein tolles Beispiel war für diejenigen, die Jesus gefolgt sind. Now, let's look at what happened after he was baptized, or when he was baptized. Jetzt schauen wir uns an, was passiert ist, nachdem er getauft worden ist, während er getauft wurde. Verses 16 and 17. Verse 16 bis 17. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald heraus aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. So all of a sudden, when he makes this step, this act of doing the right thing. Und ganz plötzlich, als er diesen Schritt tut, das Richtige zu tun, something happens. Etwas passiert. Jesus, the Holy Spirit comes upon him. Der Heilige Geist kommt auf Jesus. And the Father speaks from heaven. Und der Vater spricht vom Himmel herab. This is my beloved son. Das ist mein geliebter Sohn. In whom I'm well pleased. In dem ich Freude habe. And when we take a step like this. Wenn wir einen Schritt wie diesen tun werden. Something happens in our lives. Etwas wird auch in unserem Leben geschehen. I don't know about all the other married people. Ich weiß nicht, wie es mit den ganzen anderen verheirateten Leuten ist. But I know about me. Aber ich weiß, wie es bei mir ist. The day I got married, something changed inside of me. An dem Tag, als ich geheiratet habe, hat sich etwas in mir drin verändert. That day, something changed. An dem Tag änderte sich etwas. I felt different inside. Ich habe mich innen drin anders gefühlt. There was a security inside of me. Plötzlich war da eine Sicherheit in mir. There was a sense of being loved. Ein Gefühl von geliebt werden. That I could feel inside. Fühlen konnte innen drin. Of course we were deeply in love before then. Natürlich waren wir auch schon vorher tief verliebt. Very excited about one another. Wir waren sehr wir fanden uns ganz toll. Wow, I love whatever. I love this woman. Ich liebe diese Frau. And I was the kind of person that was pretty crazy about telling people about how much I loved her. Und ich war eine Person, der es sehr sehr schwer fiel anderen Leuten zu erzählen, dass ich sie liebe. You know even before Priscilla and I before it was official that we were going to get married, before I asked her. Und bevor es offiziell war, bevor ich sie gefragt habe, ob sie mich heiraten möchte. I was in the hospital in a semi-coma. I had a medical problem. Und ich war da in einem Krankenhaus und in einem Art Koma. It was a semi-coma. Ein halbes Koma. I could talk, but my mind just was not there. Er konnte zwar reden, aber sein Verstand war nicht da. And everybody who came in the hospital room to visit me. Und jeder, der ins Krankenhaus kam und mich besucht hat. I was telling them, Priscilla and I are going to get married. Und ich habe allen erzählt, Priscilla und ich, wir werden heiraten. And so one person was walking down the hall and she was coming up the hall. Und plötzlich lief eine Person den Gang hinab und eine andere Person kam ihr entgegen. And they said to her, oh, congratulations, you and Jim are getting married. Und die Person sagte dann zu Priscilla, hey, Gratulation, Jim wird dich heiraten. And she said, well, that's a surprise to me. Und das ist auch für mich eine Überraschung. That was just me. So that's war Jim. Who I was. I was so excited. But that day, something happened inside of me. Aber an diesem Tag ist was in mir passiert. It was different inside. Es war was anderes in mir drin. And when we step forward in obedience and say, God, here I am. Und als wir einen Schritt im Gehorsam nach vorne gegangen sind und gesagt haben, Gott, hier bin ich. I'm signing that paper. Als ich dieses Papier unterschrieben habe. I'm doing what you said. Als ich getan habe, was ihr gesagt habt. I'm not holding back anything. Ich nichts mehr zurückgehalten habe. My life is not mine anymore, it's yours. Mein Leben gehört nicht mehr mir, es gehört jetzt dir. Something in us changes. Etwas in uns ändert sich. The Bible describes it as we are baptized into Christ himself. Die Bibel beschreibt es, dass wir in Christus selbst hineingetauft werden. Another place it talks about how we are baptized into the body of Christ. An einer anderen Stelle heißt es, dass wir in den Leib Christi hineingetauft werden. Something mystical happens. Irgendwas Mystisches passiert da. And it's something that you can't really explain. Why is water the thing that does it? Und es ist irgendwas, von dem wir nicht auch richtig erklären können. Warum ist das Wasser hier das, was wir brauchen? I really don't think it's water. Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist wahrscheinlich nicht das Wasser, was wir brauchen. I think it's like that ring. Wahrscheinlich ist es wie so ein Ring. See, I think it's the step we're taking. Es ist wahrscheinlich der Schritt, den wir gehen müssen. And God has said, this is the step. Und Gott sagt einfach, das ist der Schritt. This is what I want you to step into. And when you do that, something will happen. Das ist einfach das, was ihr tun müsst. Und wenn ihr das tut, dann wird etwas passieren. Let's talk for a moment about our relationship with God. Lass uns einen Moment über unsere Beziehung zu Gott reden. Christianity is a voluntary relationship with God through Jesus Christ. Das Christentum ist eine freiwillige Beziehung zu Jesus Christus. Liebesbeziehung. Ja. We choose to step into this relationship. Wir wählen es aus, in diese Beziehung einzutreten. And so when we choose to follow him, wenn wir wählen, ihm zu nachzufolgen, he says that the way we do that is we repent, we turn away from our old life. Er sagt, dass wenn wir das tun, sollen wir umkehren von unserem alten Leben. We commit our hearts to follow him. Wir sollen unser Herzen praktisch verpflichten, ihm nachzufolgen. And the result of that is this. Und das Ergebnis ist folgendes. We have these promises from God. Wir haben diese Versprechen von Gott. We have a promise to eternal life. Wir haben das Versprechen ewigen Lebens. We have a promise to fullness of life here on this earth. Wir haben das Versprechen eines erfüllten Lebens hier schon auf Erden. Now, I'm not talking prosperity. Ich rede jetzt nicht unbedingt von Besitz. I'm talking fulfillment in life. Ich rede von Erfüllung. Forgiveness of sins. Die Vergebung der Sünden. Inner peace that is beyond our ability to understand. Einen inneren Frieden, der über das hinausgeht, was wir verstehen können. The Bible talks about joy that is totally beyond words. Die Bibel spricht von einer Freude, die Worte übersteigt. And we're promised that we are in a right position with God, our Creator. Und uns ist versprochen, dass wir in der richtigen Position gegenüber Gott, unserem Schöpfer, sind. And all of these promises, all of these blessings come to us simply by the grace of God. Und all diese Versprechungen, all diese Segnungen kommen einfach aufgrund der Gnade von Gott. We can't earn them. Wir können es nicht verdienen. We can't be good enough to deserve them. Wir können gar nicht gut genug sein, um das wirklich zu verdienen. He loves us and he has provided all of these things to us absolutely free. Er liebt uns und er versorgt uns mit all diesen Dingen vollkommen umsonst. But what is required is that we must receive them. Aber was notwendig ist, dass wir es empfangen. We must choose to walk after him. Wir müssen wählen, ihm nachzufolgen. And this, the followers of Jesus, in order to have all of these blessings, und die Nachfolger Jesus, damit sie alle diese Segnungen haben können, it's not simply looking at God as, God, you're my Santa Claus and please bring all of these good things to me. Wir müssen nicht einfach nur Gott anschauen im Sinne von hier Nikolaus, bring all die tollen Sachen zu mir, die ich brauche. If we're only looking at the good things that are for me. Wenn ich nur auf die Sachen gucke, die für mich selber gut sind. That's not following after him. Das heißt nicht Jesus nachfolgen. And so what he says to us, was er zu uns sagt, ist vielmehr, all of these things are yours. Alle diese Dinge gehören euch. When we surrender ourselves to him, wenn wir uns ihm ganz hingeben, when we turn our lives over and say, it's not our life anymore, it's yours. Wenn wir unser Leben ablegen und sagen, es ist nicht mehr unser Leben, es gehört jetzt dir. Christianity is not choosing a religion to believe. Christentum heißt nicht, eine Religion zu wählen, an die man glaubt. Christianity is surrendering your life to Christ. Christentum heißt, sein Leben an Jesus abzugeben. Let me say that again. Christianity is not choosing a religion to believe. Christentum heißt nicht, eine Religion zu wählen, an die man glaubt. Christianity is surrendering your life to Jesus Christ. Christentum heißt, sein Leben abzugeben an Jesus Christus. Let's look at one scripture where it talks about following Christ. Lass uns noch eine Bibelstelle anschauen, wo es darum geht, Jesus nachzufolgen. What Jesus said about this. Was Jesus darüber gesagt hat. Matthew chapter 16 verse 24. And it's also in two other scriptures, nearly exactly the same words. Matthäus 16, Vers 24, auch in anderen Stellen noch, in fast gleichem Wortlaut. Yeah. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. See, that's much more than just saying, yes, God, I want eternal life, thank you. Bless me. Das ist erheblich mehr als nur zu sagen, ja, Jesus, ich möchte gerne ewiges Leben haben. Danke dir dafür, segne mich. I don't want to go to hell. Ich möchte nicht zur Hölle gehen. I want my sins forgiven. Ich möchte, dass meine Sünden vergeben sind. There's much more to Christianity than that. Das geht mehr als das bei dem Christentum. It is a surrender of our lives to Christ. Es ist ein Niederlegen des Lebens an Jesus Christus. Constantly in the Bible, there's one word that keeps coming up. In der Bibel gibt es immer wieder ein Wort. In the New Testament. Im Neuen Testament. Over and over and over. Überall. Jesus is called Lord. Jesus wird der Herr genannt. Now that's both a title. Das ist sowohl ein Titel. And it's also a description of the relationship that people had with him. Aber es ist auch eine Art Beschreibung der Beziehung, die Menschen zu ihm haben sollen. Unfortunately, there's a lot of people who say they are Christians. Leider gibt es eine ganze Menge Leute, die zwar sagen, sie sind Christen. They say, I am a Christian. Sie sagen, ich bin ein Christ. But if you look at their actions, Jesus is not their Lord. Aber wenn man sich ihre Taten anschaut, wird klar, dass Jesus nicht der Herr ist. Something is wrong there. Da ist was falsch. When I talk about a fantasy world, wenn ich über eine Fantasiewelt rede, I want to ask you, is Jesus your Lord? Ich möchte euch fragen, ist Jesus euer Herr? And so, let me give you the definition of Lord, okay? So, ich möchte jetzt eine Definition darüber geben, was Herr bedeutet. I know you all know this already. Ihr wisst das bestimmt schon alle. In fact, you probably know it better than I know it. Wahrscheinlich wisst ihr es besser, als ich es weiß. Okay, but I'll give it to you anyway. Aber ich gebe es trotzdem. Lord is this. He to whom a person or thing belongs. Herr heißt... Sorry, again, please. The Lord is the one to whom a person or a thing belongs. Der Herr ist jemand, zu dem eine Person oder eine Sache gehört. He has the power. The Lord has the power to make decisions over those things. Der Herr hat die Macht, Entscheidungen über diese Dinge zu treffen. These words are used with Lord. Diese Dinge werden im Zusammenhang mit Herr benutzt. The possessor. Der Besitzer. The owner of something. Der Eigentümer von etwas. The master of something. Der Meister von etwas. And I want to ask you, is he your master? Und jetzt möchte ich euch fragen, ist er euer Meister? And that's a big question we have to ask ourselves. Und das ist eine wichtige Frage, die wir uns selber stellen müssen. Is he your master? Ist er unser Meister? That's Christianity. Das ist Christentum. Not just a religion. Nicht nur eine Religion. But he becomes our master. Aber er wird unser Meister. Now I'm not talking about that I'm a master over a person. Ich rede nicht davon, dass ich ein Meister über andere Personen bin. Nein. But who is master of your life? Aber wer ist Meister über mein Leben? Now the Bible is very clear. There we have a master. Die Bibel ist da ganz klar. Wir haben einen Meister. I actually didn't want to go deep into that, so I can give you more scriptures later. Ich will jetzt da nicht noch tiefer einsteigen, da kommen noch ein paar Bibelstellen später. But the Bible says that we are mastered by something. Aber die Bibel sagt, wir werden von etwas beherrscht. We're master of ourselves. Entweder sind wir der Meister von uns selbst. The Bible says that sin can be our master. Die Bibel sagt, dass Sünde unser Meister sein kann. Or God can be our master. Oder Gott kann unser Meister sein. And so we have a choice to make. So wir haben eine Wahl zu treffen. Now, you know, we have a God in this world. Wir haben einen Gott in dieser Welt. And that God is freedom. Und dieser Gott ist Freiheit. We worship freedom. Wir beten die Freiheit an. People who grow up in the Western world, die Leute, die in der westlichen Welt aufgewachsen sind, freedom is a God to them. Freiheit ist für sie ein Gott. Don't tell me what to do. Sag mir nicht, was ich zu tun habe. Don't say that I have to be controlled by anything. Sag mir nicht, dass ich mich von irgendetwas anderem kontrollieren lassen soll. I am free and I can choose myself. Ich bin frei und ich wähle für mich selber. I can go the way I want to go. Ich gehe den Weg, den ich gehen will. And we have made this a God. Und wir haben das unseren Gott gemacht. And we have to come out of this fantasy world. Aber wir müssen aus dieser Fantasiewelt rauskommen. If we think we are in right place with God. Wenn wir glauben, dass wir mit Gott richtig stehen, but he is not our master. Aber er dabei nicht unser Meister ist, we are living in a false dann world. Leben wir in einer falschen Welt. We have convinced ourselves of something that is not true. Wir sind von etwas überzeugt, was nicht wahr ist. If our hearts need to be fully surrendered to him to be in right place with him. Wenn unsere Herzen unsere Herzen müssen sich komplett ihm hinlegen, damit wir in richtigen Beziehung zu ihm stehen. Now I want to bring that back again to water baptism. Und jetzt möchte ich das Ganze nochmal zurückbringen zur Wassertaufe. Why again is baptism anything that should even be thought about? Warum ist überhaupt diese Taufe etwas, über das man nachdenken sollte? And basically it's because our words can be really, we have a saying in English, words are cheap. Ja, eigentlich liegt es daran, dass die Worte billig sind. Okay, basically that means you can say anything you want, that doesn't make it a reality. Sagen kann man alles, was man will, das heißt noch lange nicht, dass es die Wahrheit ist. Actions make it a reality. Taten zählen, Taten machen es zur Wahrheit. If I say I love you, wenn ich sage, ich liebe dich, but then I don't treat you like I love you. Aber ich behandle dich nicht so, als wenn ich dich lieben würde. My words are valueless. Meine Worte sind wertlos. And so what happens with baptism is saying, I'm not just going to say it, I'm not just going to think it, I'm going to take action. Was passiert bei der Taufe ist, ich sage nicht nur etwas, ich denke nicht nur etwas, nein, ich mache eine Tat. I'm going to prove it with my literal actions, physical actions. Ich beweise es mit physischen Taten. James chapter 2 says this. Johannes Kapitel 2 sagt folgendes, Jakobus. Kapitel 2 sagt folgendes, Verse 17 bis 18. So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Aber es könnte jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. So, we prove our faith with our actions. So wir beweisen unseren Glauben mit unseren Taten. That's basically what water baptism is about. Das ist eigentlich das, worum es bei der Wassertaufe geht. Now, there's another word that is important for us. There's two words, Lord. Also es gibt noch ein anderes Wort, was wichtig ist neben dem Wort Herr. And then another word is obedience. Und das zweite Wort ist Gehorsam. Now that's a very hard word for us to hear. Das ist ein sehr, sehr schweres Wort für uns, das wir nicht gerne hören. As I had said earlier, freedom is our God. Wie ich bereits vorher sagte, eigentlich ist die Freiheit unser Gott. People don't want to think in terms of I have to obey something. Und die Leute möchten nicht gerne in Gedankengänge nachvollziehen, indem sie sagen, hey, ich muss irgendetwas gehorchen. But that's exactly what Jesus did when he was baptized. Aber das ist eigentlich genau das, was Jesus selbst tat, als er getauft wurde. He said, "Hey, I've got to do this not because I feel like I need it." Er sagte, ich muss das jetzt tun, nicht weil ich glaube, dass ich es brauche. I'm doing it because it's the right thing to do. Ich tue es, weil ich weiß, dass das Richtige ist, das getan werden muss. And we don't have to feel like, oh well, I'm not close to God, so I. We don't have to feel the need for it. Wir müssen nicht die Notwendigkeit fühlen. We just have to realize it's a command. Wir müssen einfach erkennen, dass es ein Gebot ist. And we need to obey it. Und wir müssen gehorchen. Now, many times when we use this word obey, oftmals wenn wir das Wort gehorchen, immediately something like this comes up. Let's look at this picture. Immediately this kind of image comes to our hearts. Dann kommt uns dieses Bild sofort in vor Augen. If I say Priscilla, obey me. Wenn ich sage Priscilla, gehorche mir. This is what she sees. Das sieht sie dann in mir. I could be saying it with the biggest smile on my face. Ich hätte das mit dem größten Lächeln auf meinem Gesicht sagen können. Please listen to me, honey. Bitte höre auf mich, Schatz. Please follow me. Bitte folge mir. Please do what I'm saying. Bitte mach, was ich sage. But this is what she sees. Aber das kommt an. You know, it's just how we are. Das ist so, wie wir sind. But see, this relationship of obeying God is not based on this kind of thing. Aber die Beziehung, wie wir Gott gehorchen, hat nichts zu tun mit dieser Art. Doing what he said comes out of our relationship of love with God. Das zu tun, was er gesagt hat, kommt aus unserer Liebesbeziehung zu Gott heraus. Let's read this scripture from John. This is a great scripture. Lass uns eine Stelle aus Johannes lesen. John chapter 15. Johannes 15, Verse 13 bis 14. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. You're my friends when you obey me. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr mir gehorcht. You're my friends when you do what I say. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Now, but he established that friendship with this. He laid down his life for us. Aber er hat diese Freundschaft damit besiegelt, indem er selbst sein Leben für uns niedergelegt hat. He loves us so much. Er hat uns so sehr geliebt. This is what we need to realize. Anything he tells us to do. Wir müssen das immer wieder verstehen. Alles, was er uns sagt, was wir tun sollen. Anything he says. Alles, was er sagt. Is because he loves us. Ist, weil er uns liebt. It's out of love. Ist aus Liebe herausgesprochen. We can trust that anything God tells us is the right way. It's because he loves us. Wir können darauf felsenfest vertrauen, dass alles, was Gott sagt, was wir tun sollen, ist aus der Motivation heraus, dass er uns liebt. And it's not just words he's saying, I love you. Und es sind nicht nur Worte, er sagt, ich liebe dich. He showed it with his life. Er hat es gezeigt mit seinem Leben. He died for us. Er ist für uns gestorben. Greater love has no one than this, that a man lays down his life for others. Es gibt keine größere Art der Liebe als ein Mann, der sein Leben für jemand anders niederlegt. We shouldn't be seeing his commands to us as pointing the finger and demanding, I've got something you have to do. Wir sollten dieses Gebot, was er uns gibt, nicht so interpretieren wie jemand, der mit dem Finger auf uns zeigt und sagt, ihr sollt das jetzt tun. We should see his commands to us as him opening his arms and saying, I'm inviting you into life. Sondern wir sollten dieses Gebot sehen wie jemand, der mit offenen Armen uns gegenübersteht und sagt, ich lade dich ein, dein Leben mir niederzulegen. Now when we talk about people who have already been baptized, many of you have been baptized. Ich rede jetzt nicht nur über Menschen, die Sorry, Jim. You're talking about many people have already been baptized. Many people sind bereits getauft. Viele Leute sind schon getauft worden. Cool. Yeah, that's just like super cool translation. I love that. Just repeat. Yeah. Okay. You're probably thinking, well, Jim, you're only talking to people who haven't been baptized. Ihr glaubt jetzt vielleicht, Jim, du redest jetzt nur über Leute, die noch nicht getauft worden sind. But for us, we need to understand this element of lordship and obedience. Aber auch für uns, die wir getauft sind, wir müssen dieses Element verstehen, dieser Herrschaft und Gehorsam. We need to be obeying God on a daily basis. Wir müssen Gott täglich gehorchen. We need to be surrendering our lives on a daily basis. Wir müssen unser Leben täglich niederlegen. Like being baptized. Wie bei der Taufe. That's one command. Das ist ein Gebot. But there's many other commands. Aber es gibt viele weitere Gebote. Many other things that he says, this is the way I want you to live. Wenn viele andere Gebote, die sagen, so sollt ihr leben. And we need to say, we shouldn't be saying in our minds, oh well, I don't really agree with that. Wir sollten nicht mit einer Einstellung leben, in der wir sagen, ich stimme jetzt nicht hundertprozentig mit dem überein, was ich jetzt da lese. I'm okay without that. Ich bin auch ohne das, was ich da gelesen habe, okay. God, I don't really understand that, so I'm not going to do it. Ich verstehe es jetzt nicht so ganz, deswegen mache ich es auch nicht. When I understand it completely, then maybe I'll do it. Wenn ich es dann irgendwann mal richtig verstanden habe, okay, dann werde ich es vielleicht tun. But that's the fantasy world we live in. Aber das ist genau die Fantasiewelt, in der wir leben. I'm right with God. Ich bin mit Gott in Ordnung. But he's not my master. Aber er ist nicht mein Herr und Meister. That's a fantasy. Das ist eine Fantasie. Let's come out. Lass uns aus der Fantasie rauskommen. Let's let our eyes be opened up. Lass uns unsere Augen geöffnet werden. And let's say, Jesus, I want you to be my master. Und lass uns sagen, Jesus, ich möchte, dass du mein Meister bist. Now, I understand we all fail. Ich weiß, wir machen alle Fehler. But we need to come out of this fantasy world. Aber wir müssen aus dieser Fantasiewelt herauskommen. And jump in with our whole hearts. Und mit unserem ganzen Herzen da hineinspringen. And say, here we go, God. Und sagen, hier bin ich, Herr. I give you myself and I make you my master. Ich gebe mich dir ganz hin und mache dich zu meinem Herrn und Meister. So I want to challenge you today. Und ich möchte euch heute herausfordern. I want to challenge you first of all if you have not been baptized. Zunächst mal, wenn du noch nicht getauft worden bist. And let me explain this a little bit to you, what our beliefs here about baptism are. Und lass mich da einige Erklärungen zu abgeben, was wir glauben, was worum es bei der Wassertaufe geht. I know culturally in the religious world of Germany. Also in der religiösen Welt in Deutschland, both the Catholic and the Lutheran Church, also eigentlich mehr so die katholische und die evangelische, they baptize children. Sie taufen die Kinder. Here in our church we don't practice that. In dieser Gemeinde praktizieren wir das nicht so. Because the way we see baptism, weil wir die Art und Weise, wie die Taufe sehen, in the Bible, as we read the Bible, wie sie in der Bibel beschrieben wird, we see baptism as a personal choice that must be made by the individual. Sehen wir die Taufe als eine persönliche Entscheidung an, die von einem Individuum getroffen werden muss. It's a step that that person takes forward and says, I choose to surrender my life to God. Das ist ein Schritt, den eine Person selber treffen muss und sagt, ich wähle jetzt Jesus in Christus mein Leben hinzugeben. And we can't see how a child can do that. Und wir sehen nicht, wie das ein kleines Kind tun kann. Now, I'm not here to put down any other religion. I respect them very much. Ich bin jetzt nicht hier, um über irgendwelche anderen Religionen was Schlechtes zu sagen. Ich respektiere sie sehr. But as we read the scriptures, we see it quite differently. Aber so wie wir die Schrift auslegen, sehen wir es etwas anders. Now, if you were baptized as a child, wenn du bereits als ein Kind getauft worden bist, then you have a decision you have to make. Dann hast du jetzt eine Entscheidung, die du treffen kannst. And I give you that freedom to make that choice. Und ich gebe dir die Möglichkeit, die Freiheit, diese Entscheidung zu treffen. I would suggest you hold on to what the Bible says. Ich würde vorschlagen, dass du an dem festhältst, was die Bibel sagt. And not just church tradition. Und nicht nur an Kirchentradition. We really truly believe that each individual must personally make their choice. Wir glauben wirklich daran, dass jedes einzelne Individuum diese Entscheidung für sich selber treffen muss. So you have a choice to make. Du musst also eine Entscheidung treffen. And if you come out with the conviction, hey, my water baptism as a child was okay, well then I will respect that. Und wenn du die Entscheidung treffen wirst mit der Überzeugung, dass deine Taufe, die du als Kind bekommen hast, für mich okay ist und ausreicht, dann werde ich es respektieren. But still we see that the Bible teaches it differently. Aber immer noch sehen wir, dass die Bibel das etwas anders lehrt. Now you may have been a Christian for a long time. Vielleicht bist du auch schon ein Christ für seit langem. And I want to say, if you have not surrendered your life to God as your master, Und dann möchte ich euch sagen, wenn du dein Leben noch nicht Jesus Christus als deinem Herrn und Meister das Leben hingelegt hast, I want to challenge you to make a serious step forward of obedience to Christ. Dann fordere ich dich jetzt heraus, eine Entscheidung zu treffen, Jesus Christus anzunehmen. And take a choice, make a choice. Triff eine Entscheidung. Not just in your mind. Nicht nur in deinem Verstand. Not just in your heart. Nicht nur in deinem Herzen. But with outward actions that prove. Sondern auch mit äußerlichen Taten, die das beweisen. And that could be water baptism. Und das könnte die Wassertaufe sein. If you want to be baptized in water. Wenn du in Wasser getauft werden möchtest. We will have one on the 11th of September. Wir werden am 11. September eine Wassertaufe haben. And we're going to have it in a camp that we have just outside of Berlin. Wir werden das auf unserem Camp durchführen, was in der Nähe von Berlin hier stattfinden wird. Don't worry, not all of Berlin will see it. Es wird nicht ganz Berlin sehen, keine Angst. But enough people will see it to make sure that it's uncomfortable for you. Aber es werden genug Leute da sein, die sehen, dass es euch unangenehm ist. Okay? I'm going to make sure. I'm going to invite my neighbors so that you're uncomfortable. No. Okay. So, I want to make that challenge to you. Also, ich möchte diese Herausforderung euch geben. And if you can't make it on that day, then we will find a way to do that. Wenn ihr an diesem Tag nicht könnt, dann werden wir einen anderen Weg finden, einen anderen Tag, an dem ihr es machen könnt. But I also want to challenge everyone who has been baptized. Ich möchte auch jeden anderen herausfordern, der schon getauft worden ist. Let's live our lives where Jesus is our master. Lasst unser Leben so leben, als wenn Jesus unser Herr und Meister ist. And let's make sure we're not living a fantasy to where we're thinking I'm okay with God, but he doesn't have to be my master. Lass uns nicht in einer Fantasiewelt leben, in der wir denken, wir sind okay mit Gott, aber Jesus ist nicht mein Herr und Meister. Okay, everyone? Okay. Good? And Jesus is here with open arms. Und Jesus ist hier mit offenen Armen. He's not like this. Er ist nicht wie die. He's like this. Ach so. Er ist so. Yeah, okay. There he is. Oh yeah, there he is. Somewhere back there. Okay. Father, thank you for loving us. Vater, danke dafür, dass du uns liebst. Thank you for giving your life to us. Danke dafür, dass du dein Leben an uns gibst. And thank you for the power of the Spirit that helps us give our lives back to you. Und vielen Dank für die Kraft des Geistes, die uns hilft, unser Leben dir niederzulegen. And we give ourselves back to you, Lord. Wir geben uns selbst dir zurück. And we make you master of our lives. Wir machen dich zum Herrn in unserem Leben. Thank you in Jesus' name. Danke dafür in Jesu Namen. Amen. Amen. Let's worship the Lord. Not in fantasy, in reality.